und herzlich willkommen zum E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute einen Gast. Wen habe ich denn dabei? Hallo. Hi, ich bin Faruk Künscher, ich bin Gründer und CEO von Politair. Politair, was ist denn Politair? Politair klingt nach Politik. Hat entfernt was damit zu tun. Wir sind ein junges Startup aus Berlin, etwa 10 Leute, und haben uns zur Mission gemacht, Städte und Gemeinden, also Entscheider in Städten und Gemeinden, bei ihren Entscheidungsprozessen, Steuerungsprozessen mit Daten zu unterstützen. Das heißt, ihr nehmt Daten von denen, bereitet ihr irgendwie auf, oder wie unterstützt ihr denn mit Daten konkret? Genau, also wir haben ein Produkt entwickelt, eine Plattform entwickelt, die bindet letztendlich Datentöpfe innerhalb der Verwaltung an. Also das sind ja sogenannte Fachverfahren, also im Verwaltungsdeutsch, also Systeme, in denen bestimmte Prozesse abgebildet werden, das Einwohnermelderegister zum Beispiel oder die Haushaltssoftware oder das Personalmanagementsystem. Und dort sind super spannende Daten, die man aggregieren muss, wenn man sie nutzen möchte für die Entscheidungsfindung. Also zum Beispiel, wenn ich wissen möchte, wie hoch ist denn meine Krankenquote in einer bestimmten Abteilung oder wie viele Einwohner sind hinzugezogen im letzten Jahr. Das sind alles so Fragen, die man ja auch beantwortet haben möchte als Entscheider. Und da haben wir eine Plattform entwickelt, die automatisiert diese Daten aus diesen Systemen anbindet, aggregiert und so visualisiert, dass ich damit eben eine gute Grundlage habe, als Reporting, also einfach informiert zu sein, aber auch für die Steuerung, um Kennzahlen zu messen und auch in die Zukunft zu schauen mit Prognosen, ob ich dann halt richtige Planung gemacht habe. Und eure Plattform ist dann in der Kommune installiert oder habt ihr irgendwie eine Online-Plattform dafür? Genau, es ist Software as a Service, es ist beidseitig, also wir haben einmal eine sogenannte Politär Datenbrücke, das ist auch eine eigenständige Software, die hat sozusagen die Connections zu den Fachverfahrenssystemen, also die bindet die Daten ein, aggregiert auch schon vor oder fragt eben nur die Spalten ab, die wir brauchen. Wir brauchen ja keine personenbezogenen Daten, sondern nur Statistiken, aggregierte Daten. Das macht die Datenbrücke. Und sofern es dann eben aggregiert ist und die richtigen Spalten kontaktiert sind, wird es dann zu uns in die Plattform übertragen und die ist dann webbasiert. Das heißt, die Visualisierungen sind, kann ich über den Browser abrufen oder über eine App, die ich auf meinem Desktop installiere zum Beispiel. Okay, und die ganze Datenmagie, die passiert dann in der Datenbrücke oder dann tatsächlich auf der Plattform? Beides, also eine Datenbrücke, Magie nicht. Datenbrücke macht sozusagen, wie gesagt, die Brücke, ne? Also die lässt nicht jeden rüber. Das heißt, die Daten, die nicht personenbezogen sind, die bleiben auch in der Hand der Kommune, die sollen gar nicht zu uns, sondern nur die Daten, die wir wirklich brauchen, kommen dann quasi über die Brücke. Und dann passiert die Magie auf unserer Plattform. Das heißt, wir haben dann Algorithmen und Berechnungslogiken, wie wir dann bestimmte Dinge aus den Daten gewinnen, sogenannte Insights, also Erkenntnisse. Und diese Erkenntnisse werden dann so dargestellt, dass sowohl die Entscheider damit sehr viel anfangen können, sehr schnell einen Überblick gewinnen, aber auch natürlich die politischen Gremien, wenn man die mit Informationen versorgen möchte, dass sie das auch verstehen. Jetzt bin ich ja seit einigen Jahren oder seit vielen Jahren in der öffentlichen Verwaltung unterwegs und ich kenne die Datenlage. Und ich weiß auch um die Diversität der Fachverfahren und auch um die Datenqualität. Wie geht ihr denn damit um? Die Datenqualität ist ein wichtiges Thema. Also grundsätzlich gibt es verschiedene Datenqualitäten je nach Verfahren. Es gibt Verfahren, die sind extrem relevant und da wird sehr auf der Arbeitsebene im Prozess darauf geachtet, dass da Daten nicht falsch sind. Also wenn ich das Einwohnermelderegister nehme, sicherlich gibt es da den einen oder andere Falscheintragung, aber es hält sich in Grenzen, weil halt viele darauf zugreifen. Das gleiche gilt für eine Personalakte, klar schleichen sich Fehler ein, aber das ist halt dann auch für die Gehaltsabrechnung fatal, wenn das irgendwie falsch ist zum Beispiel. Ne? Es gibt, das hilft schon mal, wenn die Datenqualität grundsätzlich dann schlechter ist, als ich habe nur ein paar Fehler, dann ist es natürlich ein Prozessthema, dass man sagt, ja, wenn bestimmte Fachverfahren einfach teils genutzt werden. Also ich nutze einige Funktionen, aber andere nicht. Und die habe ich dann wieder in Excel. Das haben wir schon mal gesehen. Das ist dann auch so ein Prozessthema, dass wir dann halt gemeinsam mit dem Kunden angehen, dass wir sagen, okay, wir können eigentlich nur das darstellen, was auch wirklich maschinenlesbar vorhanden ist. Und wenn es andere Daten gibt, die ihr dann noch nicht eingibt, bitte tut das ab jetzt, weil jetzt hat es eben auch eine Anbindung an eine andere Logik, also Entscheidungslogik, die man auch da jetzt hat. Und das ist ein neues Denken natürlich in der Verwaltung, dass die Datenqualität stimmen muss, weil ich habe, wenn ich vorher mein Silo alleine verantwortet habe, habe ich auch ein bisschen bestimmt, was ich wo pflege. Und sobald natürlich so eine Interdependenz entsteht zu einem Entscheidungssystem, wie jetzt Politär, dann beginnen natürlich auch so, wir nennen es die Löcher im Käse, sich aufzutun. Und das kann man natürlich dann über solche Themen lösen. Man kann auch Daten bereinigen. Es gibt natürlich kleinere Datenqualitätsthemen, wie der Begriff ist dreimal eingetragen, meint aber dasselbe, also ist vielleicht ein Typo und ein Fehler drin. Das können wir natürlich auch machen. Aber wenn die halt nicht da sind, das ist eher ein größeres Problem. Das kann man natürlich dann nicht wiederherstellen, wenn Daten fehlen komplett. Okay, genau. Ihr greift, wenn ich es richtig verstanden habe, hauptsächlich auf die Daten zu, die die Fachverfahren hergeben. Gibt es bei euch auch eine Möglichkeit, dass ich so Daten zusätzlich noch eingebe? Also das heißt, jede Kommune hat irgendwelche Excel-Tabellen irgendwo versteckt. Gibt es da Möglichkeiten, sowas auch noch über die Datenbrücke mit einzufasen? Wir haben es einmal exemplarisch gemacht im Bereich Kindertagesbetreuung, wo wir ein Modul haben. Da gibt es zum Beispiel städtische Kitas, die sind dann in meinem Software-System idealerweise, und dann gibt es dann natürlich noch freie Träger, wie kirchliche Kitas oder die Wohlfahrtsverbände, die dann ihre eigenen Systeme haben. Die sind halt nicht an der Stadt oder in der Kommune angebunden, aber die melden die Kinderzahlen und die Gruppengrößen und auch die Anzahl des Personals dann über bestimmte Stichtagsmeldungen. Die sind dann meistens im Excel-Format, und sofern es einheitlich ist, können wir auch einen Service aufbauen, das dann zu übernehmen, wo wir dann mit OCR drüber gehen und dann die Daten extrahieren und dann in die Datenbank quasi übernehmen. Das kommt dann aber auch auf den Prozess an, aber grundsätzlich ist es möglich, und was wir jetzt auch überlegen, das wird gerade von Kunden und auch von potenziellen Kunden immer wieder angemerkt, wenn halt überhaupt gar nichts vorhanden ist, ob es die Möglichkeit gibt, Eingabemasken aufzubauen, damit dann überhaupt Daten da sind. Das denken wir auch grundsätzlich drüber nach. Es macht aber natürlich im Reifegrad immer mehr Sinn, ein operatives, also ein Fachsystem aufzusetzen, wo Daten drin sind. Aber wenn es eben noch nicht vorhanden ist, dann machen wir auch Behelfslösungen, klar. Ja, da zielte meine Frage hin, ob ihr da tatsächlich solche Möglichkeiten gibt. Aber ihr macht tatsächlich OCR, ihr macht aus nicht wirklich maschinenlesbaren Daten, maschinenlesbare Daten. Also das heißt, ich könnte euch irgendwelche PDFs geben und ihr macht mir daraus auswertbare Datensätze. Das haben wir jetzt einmal gemacht, weil das einfach immer wiederkehrend war, also weil es immer pro Land auch eine bestimmte Stichtagsmeldung gibt. Genau. Aber das machen wir dann immer einzelfallweise, weil wir nicht prinzipiell sozusagen Technologie haben, die alles Mögliche da jetzt einbinden kann, sondern das müssen dann halt bestimmte Prozesse sein, wo wir sagen, das passt jetzt zum Thema Kindertagesbetreuung, das betrifft eine ganze Reihe an Kommunen und ist halt in einer bestimmten Form standardisiert. Also es ist jetzt nicht irgendwie Briefe, die ganz unterschiedlich aussehen, aus denen man dann wirklich immer exakt diese Informationen gewinnt. Das ist natürlich eine etwas schwierigere Aufgabe. Ja, das ist ja leider, nimmt ja leider Überhand, dass maschinenlesbare Daten erstmal in PDF umgewandelt werden und dann veröffentlicht. das ist so eine kommunale Krankheit vor allen Dingen. Jetzt nochmal ganz kurz, du hast jetzt so oft Kindertagesstätten angesprochen. Ist das das, wo ihr herkommt? Habt ihr damit mal angefangen oder... Weil wenn ich mir auf eurer Webseite so anschaue, habt ihr ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, die ihr hier anbietet. Genau, also unsere technologische Anwendung ist ja prinzipiell die Einbindung von Daten, Aggregierung von Daten, die Transformation und die Visualisierung und Fortberechnung. Mhm. Das ist, was wir machen. Und wir machen das in sogenannten Modulen. Das heißt, das sind Anwendungsfälle, wo wir dann in Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden, also mit unseren Kunden, aber auch mit Experten auch und IT-Dienstleistern zusammen Use Cases entwickeln, wo wir sagen, das ist etwas, das muss passieren. Das ist eine Aufgabe, die die Verwaltung erfüllen muss, und da ist Steuerungsbedarf. Und dann entwickeln wir halt einen sozusagen bestimmten Ansatz, wie man jetzt die besten Kennzahlen darstellen kann, was die besten Darstellungsmöglichkeiten sind und was die besten Algorithmen sind, um dann bestimmte Dinge zu berechnen, die man halt braucht, um zum Beispiel Auslastungszahlen im Kita-Bereich zu sehen oder die Kita-Bedarfsplanung mit Bevölkerungsvorausberechnungen im jungen Alter, also von 0 bis 12 Jahren, zu unterstützen. Das sind so Dinge, die finden wir dann raus, und dann arbeiten wir die als Standardfunktion in solche Module ein und erschließen jetzt quasi Anwendungsfall pro Anwendungsfall. Und da arbeiten wir mit Kita vor allem, weil wir ganz am Anfang das als politisches Thema identifiziert haben, was viele Kommunen einfach bewegt hat, weil da sind zwei paar Dinge zusammengekommen. Einerseits gibt es mehr Geburten und dann auch viel Zuzug aufs Land und in Städte. Also beides wird einfach viel umgezogen in Deutschland. Und es hat natürlich Auswirkungen gehabt auf den Bedarf. Und natürlich ist der Bedarf auch gestiegen. Familienbilder haben sich geändert. Und das hat so ein bisschen uns als erstes Modul uns dann sozusagen begleitet. Aber wir haben jetzt auch andere Anwendungsfälle im Bereich Demografie oder auch die innere Verwaltung mit dem Bereich Personal. Also da haben wir eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Am Ende schwebt uns vor, dass wir halt die einheitliche Entscheideroberfläche sind für die öffentliche Verwaltung, wo halt eben alle Daten zur Hand sind, wenn ich die brauche. Also quasi so ein Entscheidungsdashboard wollt ihr für die Gemeinde machen oder für die Kommune machen? Genau, ein Entscheidungsdashboard ein intelligentes, wo quasi die richtigen Kennzahlen hinterstehen und auch die richtigen Berechnungen und auch zum Teil Prognosen. Und jetzt meine Frage, das ist alles online. Wie stellt ihr sicher, dass auch nur diejenigen Zugriff haben, die Zugriff haben sollen? Sie werden wahrscheinlich ein Rollenrechte-System haben, aber irgendwie an der Weboberfläche komme ich ja ganz einfach ran. Genau, also alle Übertragungen der Daten sind sowieso verschlüsselt und wir haben sozusagen dann auch ein Rechte-Management, ein sicheres Login und das ist sozusagen nicht einfach offen, dass ich mich irgendwie registrieren kann, sondern die Logins werden ja auch gezielt vergeben. Also es ist ja keine öffentliche Plattform wie jetzt irgendwie Facebook oder so, sondern es ist ja eine klare Anwendung, die wir dann eben freigeben für unsere Kunden. Und da ist sozusagen alles gesichert, die Daten werden gespeichert in der Cloud-Fassung, über die wir jetzt gerade sprechen. Wir haben auch noch andere Versionen, an denen wir gerade arbeiten, aber in der Cloud-Fassung auf deutschen Servern bei der Telekom. Und da auch nochmal zusätzlich sowohl BSI-zertifiziert als auch einfach in Deutschland, einfach wegen der Souveränitätsfrage. Und wir arbeiten auch parallel natürlich auch an einer Version, wo wir jetzt sagen, das können wir auch mit öffentlichen IT-Dienstleistern gemeinsam betreiben, um dann eben nochmal eine Spur mehr Souveränität auch in das Ganze zu bringen, da auch gemeinsam Produkte natürlich auf den Markt zu bringen, von beide profitieren und am Ende natürlich vor allem die öffentliche Verwaltung als Kunde. Genau, und das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir fahren. Und natürlich zusammen mit der Frage, dass ja halt die viele Daten, die da auch rüberkommen, ja nicht per se personenbezogen sind oder sehr sensibel. Deswegen Datenbrücke schafft sozusagen schon mal viel Sicherheit dadurch, dass eben wirklich nur die Daten verarbeitet werden, die wir auch für diese Kennzahlen brauchen und nicht einfach eine Kopie von irgendeiner Datenbank gemacht wird. Okay, wenn ihr die Daten bei euch aufbereitet habt, dann stellt ihr die ja grafisch dar. Gibt es auch eine Möglichkeit, für mich jetzt zum Beispiel als Dritten, zu sagen, ich baue eine App und greife die Daten dann ab? Das heißt, ich baue irgendwie so, gibt es eine Schnittstelle, wo ich dann sagen kann, ich greife auf eure Daten zu und bereite die für die Kommune XY entsprechend auf? Das ist was noch nicht gefordert wurde. Das ist aber etwas, was wir gerne machen würden. Das ist auf unserer Roadmap drauf. Da wir ein Startup-Team sind, müssen wir immer priorisieren, was zuerst kommt. Und das war eben noch nicht die höchste Priorität aktuell bei den Kunden. Aber generell natürlich, wir sind ja auch, zum einen profitieren wir ja von Schnittstellen, dadurch, dass wir andere Fachsysteme integrieren und werden dementsprechend dieselbe Offenheit natürlich an den Tag legen, wenn andere darauf zugreifen möchten. Das heißt, wenn jetzt eine Gemeinde sagt, ich habe jede Menge Daten, die ich gerne als Open Data zur Verfügung stellen würde. Könntet ihr für die Gemeinde quasi eine Lösung anbieten und sagen, wir bereiten die für euch vor quasi und geben dann eine Schnittstelle an die Open Data Community, die dann die Daten entsprechend verarbeiten können? Prinzipiell wäre das möglich. Man könnte natürlich auch mit anderen Standardformaten kooperieren. Es gibt ja auch Open Data Plattformen, die jetzt schon etablierte, sag ich mal, Wege haben, Daten zu veröffentlichen. Das ist eigentlich noch relativ offen. Aber was wir natürlich machen können, ist, wir können die Daten, die wir da herausgeholt haben aus den Silos, die können wir definitiv weiter zur weiteren Verarbeitung schicken. Bei Open Data ist halt nur die Frage, es gibt Pseudonymisierung und Aggregierung, also man kann Personenbezug erschweren, aber hundertprozentige Anonymisierung ist rechtlich immer so nochmal ein anderes Thema. Dadurch, dass die Plattform bei uns ja nicht öffentlich ist, das ist ja immer noch mit Login und Rechten vergeben, ist es noch nicht so, dass es Open Data per se ist. Und da muss man, glaube ich, nochmal genau schauen, was von den Daten ist auch wirklich Open Data fähig im weitesten Sinne, dass es auch sozusagen eine datenschutzrechtliche Prüfung standhält. Da müssen wir nochmal schauen, aber das ist ja auch dann immer nochmal eine Einzelfrage pro Datensatz. Naja, Open Data, da wird ja so wahrscheinlich die Kommune sagen, folgende Datensätze könnt ihr als Open Data markieren. Weil so, genau, weil so Steuerungsdaten sind ja nicht immer sinnvoll, dass man die offenlegt. Gerade Personaldaten und sowas. Also das ist ja. Genau, das meine ich. Genau. Woher bekommt ihr eigentlich eure Anwendungsfälle? Die bekommen wir eigentlich, also wir machen das sehr sozusagen Use-Case-orientiert. Wir fragen tatsächlich die Kunden in einem strukturierten Nutzerrechercheprozess und wir fragen Experten. Also wir kommen von zwei Seiten letztendlich. Also wir sehen, da wird viel Geld ausgegeben oder da sind politische Entscheidungen dahinter oder es gibt einen externen Schock. Beispiel jetzt irgendwie Coronavirus oder so. Das sind ja auch Dinge, die dann passieren. Und dann sehen wir, wie können wir da mit vorhandenen Daten eine Unterstützung liefern. Und wenn wir dann in ein Feld sehen, dann gehen wir tiefer rein, fragen die Experten, beispielsweise wie die KGST, mit der wir ein Papier veröffentlicht haben zum Thema Personalsteuerung im Krisenfall. Was könnte man denn da machen? Und das validieren wir dann tatsächlich dann direkt dann auch mit potenziellen Nutzern. Also wir setzen uns hin mit den Entscheidern, interviewen die in einem Prozess, wo wir zuerst rausfinden, ohne mit dem Produkt ins Haus zu fallen, sondern zu sagen, was sind denn eure wirklichen Schmerzpunkte bei diesem Thema? Was fehlt euch denn jetzt an Unterstützung? Welche Entscheidungen müsst ihr eigentlich treffen oder welche Planungen müsst ihr im Blick haben oder welchen Überblick müsst ihr haben? Und daraus leiten wir dann ab, was dargestellt werden muss, kommen dann wieder mit den Darstellungen. Und wenn das alles passt, dann wird es dann entwickelt und auch hoffentlich mit einer breiten Masse zur Verfügung gestellt, wenn das dann den Bedarf deckt. Das heißt, ein großer Bereich ist von euch auch Consulting, also zu beraten, welche Daten denn wie überhaupt darstellbar sind und sinnvoll für die Steuerung. Genau, also wir standardisieren diesen Prozess am Ende, weil wir dann ja sehen, es gibt diese Fachverfahren, aus denen kann man das gewinnen und dann wird es quasi eigentlich gar nicht wirklich Consulting. Also man kann Consulting darauf bauen. Also wir sind gerade auch dabei, mit einer Beratungsagentur zum Beispiel auf dem Personalmodul eine Personalentwicklungsberatung aufzusetzen. Das sind dann nicht wir, das sind dann die Berater, die das machen, aber unsere Daten helfen dann dabei, dass die Kommune dann mit den Beratern zusammen das aufsetzen kann. Und dieser Prozess der Erkenntnisgewinnung natürlich zusammen mit den Nutzern und eher Consulting-mäßig, aber dient eher, also ich würde es eher agile Produktentwicklung nennen, noch nicht wirklich Beratung. Und dann ist ein kleiner Teil hinterher so ein bisschen Anwendungsberatung, dass man sagt, halt, also die Einrichtung ist quasi so ein bisschen Fachverfahrensscreening, ne? Wie viel, was für Daten sind eigentlich da, passt das zu den Schemata, die wir haben und zu dem, was ihr daraus bekommen wollt. Du hast gerade zwei Sachen gesagt, die ich gerne eingehen würde. Du hast gesagt, agile Produktentwicklung. Wie kommt ihr da mit den Kommunen zurecht? Weil die Kommunen, die sind ja oftmals so gestrickt zu sagen, ich hätte gern folgendes Ergebnis und bis da und dahin. Wie kriegt ihr das hin, diese Agilität, diese Verbesserung oder die Annäherung an das Ergebnis in kleinen Schritten? Wie kriegt ihr das umgesetzt mit den Kommunen? Das ist eine sehr gute Frage. Wir merken, dass gerade bei dem Thema Steuerung und Daten ist jetzt auch noch nicht so viel Fantasie beim Kunden da, dass man weiß, was man damit alles machen kann. Das spielt uns natürlich ganz gut in die Karten als junges Unternehmen, weil wir mit dem Kunden zusammen erst, sage ich mal, die Fantasie anregen. Also wir wissen, okay, hier sind so viele Daten und vorher ging ja händisch. Also der normale Prozess ist ja so, wenn ich jetzt diese Daten aufbereitet haben möchte ohne Politär, dann muss ich hier quasi vier Abteilungen anrufen oder per E-Mail bitten, Exporte aus diesem Verfahren zu machen. Dann wird das irgendwie in Excel verarbeitet. Und da es bleibt auf einer sehr deskriptiven Ebene. Das sieht auch nicht schön aus und es ist vor allem sehr aufwendig. Und da bleibt jetzt nicht viel noch nachzudenken, könnte ich irgendwie Krankheitsstände saisonal vorhersagen mit den Daten. Das ist mal froh, wenn man vielleicht alle drei Jahre den Krankheitsbericht gemacht hat, wo dann irgendwie für zwei Tarifgruppen das mal rausgekommen ist. Aber da habe ich noch gar nicht irgendwie ein Gesundheitsmonitoring oder sowas. Aber das könnte ich machen. Und das sehen wir erst natürlich, weil wir die Daten kennen und ins Verfahren schauen. Und sag ich mal, der gemeine Nutzer, der kennt das ja nur als Personalakte und hat jetzt noch nicht ein Gefühl dafür, was kann man denn datenmäßig da nicht rausholen. Das ist das Gute daran. Da kann man dann agil vorgehen. Geschwindigkeitstechnisch ist das nicht unbedingt immer schnell. Das ist eine Herausforderung. Deswegen machen wir das immer dann mit vielen verschiedenen potenziellen Nutzern und auch mit den Experten, dass wir halt nicht zu lange warten müssen, sondern auch ein bisschen mit Expertise schon kommen. Weil wir merken auch, die Kunden sagen, was denkt ihr denn, was da drin stehen muss? Das ist oft eine Frage. Wir merken, da ist auch Bedarf, einfach zu wissen, was machen denn andere? Was ist denn der richtige Weg? Wie sollte man denn steuern in dem Bereich? Und dann koppelt sich das immer so ein bisschen bei der Produktentwicklung auch mit Inhaltlichem. Ja, okay, also da kommt tatsächlich bei der Datenauswertung, wie sagt man so schön, der Appetit beim Essen. Also wenn. Absolut, ist immer so, ja. Wenn die Kommunen genau, einmal also, sehen, was überhaupt geht, dann, oh, da hätte ich gern noch was dazu und dort hier noch was dazu und so weiter. Okay. Genau, ich kann ein Beispiel beginnen, wenn du willst. Ich habe noch, also typischerweise werden Daten vor allem für Berichte verwendet. Und der Bericht ist immer ein ganz guter Ausgangspunkt. Das kennt jeder, der muss gemacht werden oder die Vorlage für den Rat, weil die wird gefordert. Und da kommt dann eben der Appetit beim Essen, wenn man dann merkt, okay, das ist aber noch so viel mehr und das könnte mir auch wöchentlich alleine schon helfen, wenn ich einen Überblick bekomme. Und dann geht es eigentlich erst richtig los. Also der spannende Use Cases kommen immer nach der ersten Iteration. Ah ja, das klingt sehr gut. Du könntest mal alle meine Podcast-Statistiken zusammenführen in einer. Thema Fachverfahren war das nächste, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Fachverfahren und Schnittstellen. Wie gesagt, seit Jahren beschäftige ich mich mit den Fachverfahren und da hat ja wirklich jedes Fachverfahren, wenn es eine Schnittstelle hat, eine andere. Und auch die Datenstruktur, die da rauskommt, ist ja, oftmals sehr, sehr unterschiedlich. Da will ich jetzt noch nicht mal von Formaten wie CSV, XML oder JSON sprechen, sondern auch inhaltlich komplett unterschiedlich. Was ist denn da eure Erfahrung? Seid ihr wirklich dabei, jedes einzelne Projekt ist tatsächlich ein Einzelprojekt, wo ihr wenig auf Erfahrung zurückgreifen könnt und jedes Mal neu anfangen? Oder wie habt ihr die Erfahrung gemacht? Ja, wir machen das natürlich strategisch. Das heißt, wir fokussieren uns auf Anwendungsfälle, wo wir da eben Netzwerkeffekte mitnehmen. Dass wir sagen, wir suchen uns die drei gängigsten Verfahren, binden die ein und haben die erstmal und versuchen diesen Kunden dann auf jeden Fall was zuzuliefern. Es gibt natürlich dann immer wieder den einen Kunden, der sagt, ich habe aber was völlig anderes. Da muss man dann immer im Einzelfall schauen. Aber wir versuchen schon über die konsolidierten Verfahrenskanäle das zu machen. Deswegen suchen wir auch die Kooperation mit öffentlichen IT-Dienstleistern, weil sie natürlich dann die Expertise schon aus dem Hause mitbringen, weil die Verfahren mindestens hosten, wenn nicht sogar selbst entwickelt haben zum Teil. Und da gibt es ja auch Marktführer und mit denen wollen wir auch zusammenarbeiten und so gehen wir dann auch an Dinge ran. Ich gebe ein Beispiel, beim Melderegister ist zum Beispiel stark konsolidiert. Wenn man dann eine gute Aggregation aus der Schnittstelle bekommt, dann kann man natürlich vielen Kommunen auch so ein Einstiegsmodul im Bereich Demografie bieten und dann gehen wir strategisch so voran, bis wir dann eben Stück für Stück unsere Bibliothek so erweitern, dass halt die gängigsten drin sind in den Bereichen Haushalt, Personal, Fachsysteme im Bereich Kita, Schule. Pro Bundesland ist ja immer sehr unterschiedlich. Und da spielt eben, wie ich gesagt habe, das Thema IT-Dienstleister auch eine große Rolle, sowohl die Fachverfahrenshersteller, aber auch vor allem eben die das ja bündeln und hosten. Und da gehen wir dann so voran, dass wir die Use-Cases, also die Anwendungsfälle, koppeln auch mit der Datenverfügbarkeit. Inwieweit hilft euch da XÖV? Nochmal, inwieweit hilft euch da diese XÖV-Standards? Wie helfen die euch da weiter? So wie X-Meld und X-Gewerbe und genau. So weiter? Genau, da gibt es ja diverse. Das ist natürlich, ja, die können natürlich helfen, wenn man Datenbanken, die also sozusagen diesen Standard verwenden, dann einbindet, weil man schon vorher weiß, mit welchen Feldern man rechnen kann und vermutlich mit welchen Formaten und auch welchen Potenzialen. Also das hilft uns zu antizipieren, was kann man eigentlich aus dem Gewerbeformular rausholen. Beispiel, daran arbeiten wir gerade mit einer Landesbehörde. Wie könnte man eben Gewerbedaten so aufbereiten, dass man Branchen analysiert, schaut, ob irgendwie bestimmte Anreize tatsächlich dazu führen, dass dann mehr Branchen sich ansiedeln in bestimmten Regionen, Wirtschaftsförderung, klassisches Wirtschaftsförderungsgeschäft. Und da hilft der Standard natürlich schon mal vorher zu wissen, wie sieht denn das Schema aus, welche Daten habe ich da, welche auch nicht, um dann ein solches Modul dann auch zu entwickeln, weil der Kunde oft ja dann auch nicht immer weiß, was dann da wirklich drin steckt. Und da hilft das natürlich. Ja, bei manchen Verfahren ist es halt eher eine Blackbox, da findet man es dann Schritt für Schritt raus, gemeinsam mit dem IT-Dienstleister oder mit dem Kunden zusammen. Jetzt gibt es ja tatsächlich auch Fachverfahren, die solche Daten nicht einfach so preisgeben. Entwickelt ihr dann auch Software, die dann diese Daten zum Beispiel aus der Datenbank rausziehen oder quasi nochmal eine Middleware, damit ihr überhaupt an die Daten rankommt? Das ist ja unsere Datenbrücke. Am Ende. Das macht ihr alles Middleware. Mit, okay. Genau, aber wir bevorzugen natürlich immer Also sichere Wege im Sinne von, wenn nicht auf die Daten mal zugegriffen werden muss, dann muss es auch nicht sein. Dann bevorzugen wir eher den CSV-Dump aus den Verfahren, dann holen wir uns lieber diese Datei zum Beispiel ab, als jetzt direkt auf die Datenbank zuzugreifen. Also es wäre immer ein Weg, den wir versuchen zu vermeiden, aber wenn es nicht anders geht, dann kann man das machen und dann ist auch die Datenbrücke die Middleware, die das dann eben macht. Könnt ihr auch solche Sachen wie Echtzeitdaten, also mit einem Datenstream, den quasi dann auswerten? Klar, prinzipiell schon. Also es kommt auch die Frequenz an, aber technisch steht dem eigentlich nichts im Wege. Bei Fachverfahren wäre jetzt keine sekündliche Abfrage notwendig. Da reicht das einmal am Tag oder einmal in der Woche. Mhm. Aber wenn wir jetzt über Sensordaten sprechen, die ja auch durchaus Relevanz haben für einige Bereiche der Verwaltung, könnte man das natürlich auch in deutlich kleineren Frequenzen abfragen und entsprechend darstellen. Aber Sensordaten, wie ist da deine Erfahrung? Wie weit sind da die Kommunen? Gibt es denn schon sowas? Also ich weiß, nee, die Großen, also die haben alle irgendwas, aber gibt es tatsächlich... Ja, so Testläufe, aber keine, nicht jetzt so wie Santander in Spanien, wo es irgendwie 25.000 Sensoren ausgerollt sind, aus denen man dann wirklich was machen kann. Also nicht nach meines Wissens, aber ich habe auch, wir haben uns sozusagen nicht stark jetzt darauf fokussiert, auf diesen Smart City im erweiterten Sinne, diesen Smart City Bereich. Mhm. Wenn dann bei einer Stadt jetzt so in die Ecke käme, wo die sagt, ich habe jetzt hier einen Bezirk mit 100.000 Einwohnern, so einen riesen Rollout, dass es auch Sinn macht, weil sonst ein Piloten, der macht eigentlich fast nur Sinn, um die Sensortechnik zu testen, um zu gucken, ob es ungefähr funktioniert. Aber so richtig interessant wird es ja, wenn es großflächig ausgerollt ist. Also Allergene, Schadstoffe, Temperaturen und was auch immer, was man da alles messen kann. Das sind ja die spannenden Dinge. Ja, ich habe ja gesehen, ihr macht jetzt auch ein Modul für den Verkehrsbereich. Mobilität und Verkehr. Da könnte ich mir schon auch ziemlich gut vorstellen, da Daten zu aggregieren, zum Beispiel so Feinstaubwerte oder ähnliches. Genau. Was weiß ich, was ihr alles für Daten da aufnehmen möchtet, um auch die Mobilität da entsprechend steuern zu können. Also könnte ich mir gut vorstellen. Genau. Da kann man auch Demografiedaten reinbringen und dann hat die Verwaltung quasi wirklich interne Daten. Dann gibt es die Sensordaten, da haben die Verkehrsgesellschaften ja auch spannende Daten und die könnte man zusammenführen. Da kommt gleich wieder die nächste Frage auf. Wie schaut es aus, wenn ich diese Daten dann habe? Könnt ihr dann auch gewisse Trigger zurückliefern? Also wenn ihr sagt, es gibt einen Schwellwert, wenn der erreicht ist, wird, keine Ahnung, irgendwas ausgelöst? Mhm. Genau, das können wir machen. Wir haben einen Alarm vorgesehen. Also ein Alarm, das klingt jetzt so hochtrabend, aber es ist einfach ein Pop-up, der dann sagt, hey, der Auslastungsgrad ist über 110% in dieser Kindertagesstätte. Schaut mal drauf. Bisher noch nicht so richtig gefordert, aber grundsätzlich etwas, was wir eigentlich spannend finden, weil das ja dann auch zum Beispiel, könnte man sagen, ihr müsst ja nicht jeden Tag reinschauen und dann schauen, ob die Hütte brennt, sondern lasst euch einfach informieren, auch gerne per Mail. Und dann bekommt man diesen Alert und dann kann man einfach dann, wenn das, also nicht wenn die Hütte brennt, aber wenn man sagt, hier könnte ein Feuer entstehen, das ist ja eigentlich das Spannende, dass man vor dem Problem so ein bisschen eine Information bekommt. Ja, stelle ich mir gerade interessant vor bei so Live-Daten, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man so eine Aufrufanlage da auch mit irgendwie integriert und dann der Leiter eine Information bekommt, hey Leute, jetzt sitzen hier ein paar mehr Leute im Wartezimmer, als ihr noch Arbeitskapazitäten habt. Zum Beispiel, genau. Okay, also ich sehe, Daten ist ein riesengroßes Feld. Da ist noch sehr, sehr viel Musik drin, sehr viel, was sich die Verwaltung von der Industrie noch abschauen kann, was Steuerung durch Daten angeht. Ich freue mich, dass es da in Deutschland jetzt auch ein Startup gibt, was sich dem so richtig annimmt und auch, wir kennen uns ja auch aus dem beruflichen Umfeld, da auch angekommen ist in der Verwaltung oder in der Verwaltungs-IT. Das freut mich wahnsinnig. Ich bin mit meinen Fragen jetzt schon mal so weit durch. Ich denke, wir könnten uns noch stundenlang über Möglichkeiten, wie man mit Daten umgehen kann und was man damit machen könnte, unterhalten. Vielleicht können wir das ein andermal machen, wenn wir mal das Thema Daten generell bei uns im Podcast aufgreifen, mit ein paar mehr Leuten. Sehr gerne. Hast du jetzt noch was? So die berühmten letzten Worte, was du sagen möchtest? Nee, ich finde es toll. Wir, wie gesagt, wir gehen also einen spannenden Weg seit jetzt etwa 2 Jahren und merken, das ist auch ein dickes Brett, aber es lohnt sich, glaube ich, weil die Verwaltung sitzt erstens auf einem enormen Datenschatz. Ja. Und in erster Linie sollte sie es vor allem für sich selbst nutzen, um die nächste Stufe zu zünden, was das Thema Entscheidungsfindung und Steuerung angeht. Und dann kann man mal schauen, ob man vielleicht auch auf die operative Ebene schaut, was man da nochmal mit Daten und KI machen kann. Das ist natürlich auch ein hochspannendes Feld. Ob das dann unser Job ist, völlig andere Frage. Aber ich glaube, da ist für viele ganz, ganz viel zu tun. Und das wird am Ende den Kommunen und vor allem den Bürgerinnen und Bürgern dienen. Jetzt vielleicht noch für die Zuhörer, wo finden die Zuhörer noch Informationen zu Politär? Genau, auf unserer Webseite www.politär.de. Da gibt es Infos zu unseren Modulen, unseren Auszeichnungen, Medienauftritten und Kundenstimmen. Also alles einfach kompakt da. Und genau, unser Newsletter gibt es auch. Da sprechen wir demnächst dann vor allem über spannende Datenthemen. Die werden wir jetzt ausbauen. Darf ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber genau, gerne auch reinschauen, es lohnt sich. Ich verlinke das auf jeden Fall alles in den Shownotes. Also wenn ihr den Podcast hier anhört, guckt mal in die Shownotes, da ist auf jeden Fall ein Link zu Politär mit drin. Faruk, ich bedanke mich. Ich wünsche dir und euch weiter viel Erfolg und ich denke, auf der beruflichen Schiene werden wir uns noch öfter sehen. Ja, freut mich sehr. Hat Spaß gemacht, Thorsten, und auch viel Erfolg mit dem Podcast weiterhin. Dankeschön. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.